WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schon wieder ist es 1 Uhr nachts und wir sind da. Ihr seid auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Marcel und der Marcel ist 26. Guten Morgen, Marcel. Hi. Hallo. Hi. Und zwar ist es bei mir das folgende Thema, die Deutsche Bahn. Aha. Ist ja momentan in den Medien sehr, sehr präsent. Ja. Die Streiks und die Forderung der GDL an die Bahn, dieses 5%, dass sie halt mehr Gehalt haben möchten. Mhm. Und das zieht sich ja jetzt schon relativ wirklich lange hin. Das ist ja jetzt schon wirklich über mehrere Monate so. Mhm. Ich bin jetzt eine Person, die auf die Bahn angewiesen ist. Ich habe eine Monatskarte. Ja. Es ist aber so, dass es ja nicht nur bei den Streiks bleibt, die ja jetzt letzte Woche ziemlich heftig gewesen sind. Da haben die ja von freitags mittags bis montags morgens gestreikt. Mhm. Erstmal wusste ich da überhaupt nicht, wie ich zur Arbeit komme und es ist halt auch so, dass es in der vorigen Zeit halt sehr, sehr oft zu Verspätungen gekommen ist, dass das Problem dargestellt hat, dass ich halt auch Probleme bei mir auf der Arbeit hatte. Wie bist du denn dann zur Arbeit gekommen? Also jetzt am Freitag musste ich mir, Freitag bin ich noch hingekommen, musste mich dann abends aber abholen lassen, also ich arbeite in Oberhausen, ich selber komme aus Duisburg und Samstag musste ich... Sag mal für die Nicht-Insider, Ruhrgebiets-Insider, wie viele Kilometer das sind? Das sind ungefähr, ich würde mal schätzen von mir zu Hause, sind es ungefähr 25 Kilometer. Also mit der Bahn sind es ungefähr 15 Minuten Fahrzeit. Höre ich daraus, dass du keinerlei Verständnis für den Streik hast und für die Gewerkschaft? Das ist, was heißt Verständnis? Also ich habe es am Anfang, habe ich Verständnis schon gezeigt, weil ich mir auch gedacht habe, okay, jeder sollte seine Forderungen durchsetzen, so dass halt Arbeitnehmer und Arbeitgeber auf eine Basis kommen. Dafür ist man ja eine Gewerkschaft. Mhm. Aber für mich ist einfach auch das Maß voll. Es ist einfach so, dass ich das Gefühl habe, dass die GDL, die Gewerkschaft der deutschen Lokführer, ist überhaupt nicht interessiert, dass es halt wirklich Millionen Pendler und Reisende deutschlandweit gibt, die jeden Tag auf der Bahn angewiesen sind. Ich glaube, es interessiert die sogar sehr. Insofern können sie nämlich einen großen Druck ausüben und eine enorme Aufmerksamkeit erzielen, was ihnen ja nur auch gelungen ist. Das ist richtig, genau. Das ist ja auch der Aspekt, den ich auch wirklich verstehe. Das ist ja auch ist ja quasi das Druckmittel an die Bahn selber. Mhm. Es ist halt jetzt aber nur so, dass ich bei mir auf der Arbeit jetzt tatsächlich eine Abmahnung bekommen habe, aufgrund dessen, dass ich halt wirklich des Öfteren zu spät kam. Was jetzt nicht nur was mit dem Streik zu tun hat, sondern die S-Bahn, mit der ich jeden Tag fahren muss, ist wirklich jeden Tag zu spät. Es ist auch so, ich kann aus dem Haus gehen, wann ich möchte. Meine S-Bahn kommt definitiv zu spät, sodass ich meinen Anschlusszug definitiv verpasse. Und es ist halt auch einmal so vorgekommen, ich arbeite im Zentrum. Ja. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt was sagt. Ja, natürlich. Das ist ja sehr bekannt. Genau. Und wir müssen halt gewährleisten, dass wir von morgens 10 bis 20 Uhr geöffnet haben. Und es war halt auch einmal so, dass ich den Schlüssel hatte und ich kam halt erst nach 10. Und das hat halt eine Konventionalstrafe gekostet, die ich selber zwar nicht tragen musste, aber halt die Firma, für die ich arbeite. So, und es ist jetzt halt so, dass ich... Also wenn du eine Abmahnung bekommst, das ist ja schon eine harte Bestrafung für einen Arbeitnehmer. Ganz genau. Ist das wirklich so rechtens? Ich meine, du kannst da ja wirklich nichts für, wenn die Bahn streikt und du alle Mühen schon auf dich genommen hast, pünktlich zu kommen. Es ist halt so gewesen, dass jetzt natürlich der krasseste Fall war, dass die Bahn gestreikt hat. Nur ist es halt so, dass ich halt wirklich des Öfteren zu spät kam, was ich aber halt selber nicht verschuldet habe. Okay. So, aber dass die S-Bahnen später kommen, das hat ja nun wieder mit dem aktuellen Streik nichts zu tun. Ganz genau richtig. Ja. Und es ist halt richtig, ganz genau. Dann steht auf den Beschilderungen Verzögerungen im Betriebsablauf zu hohes Verkehrsaufkommen. Was aber mein eigentliches Problem ist, dass ich finde, jetzt nächstes Jahr wird im VR wieder der Preis erhöht. Aber die Leistungen der allgemeinen Deutschen Bahn lassen immer mehr zu wünschen übrig. Es sind morgens zu Pendlerzeiten überfüllte Züge, Klimaanlagen im Sommer fallen aus. Mhm. Der Bahnhof in Duisburg, der ist, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist sowas von marode, das kannst du dir nicht vorstellen. Es tropft durch den Dächern durch, man wird auf den Bahnsteigen nass, es stinkt überall, ist halt auch wirklich zu einer der schlechtesten Bahnhöfe in Deutschland jetzt gezählt worden. Und ich finde es einfach eine Frechheit, dass ich für mein Ticket, was ich jeden Monat bezahle, das sind 112 Euro, jeden Monat. Das ist schon eine Menge Geld, da gebe ich ja recht. So, und dafür bekommt man einfach eine ganz, ganz, ganz, ganz mangelhafte Leistung. Mhm. Und jetzt habe ich mich halt beschwert mit einem Brief an die Deutsche Bahn. Was haben die geantwortet? Ich habe auch tatsächlich 2 Tage später sofort eine Rückantwort bekommen. Mhm. Haben sich dafür natürlich entschuldigt, dem blieb ja auch nichts anderes übrig. Habe sogar einen 50 Euro Wertgutschein für die Bahn bekommen. Jetzt kommt allerdings der Witz dabei. Dieser 50 Euro Wertgutschein für die Bahn gilt nur für das Bundesland NRW. Das heißt, wenn ich mir eine Fahrkarte kaufe, komme ich mit diesem Fahrausweis nicht aus NRW raus. Mhm. Na gut, da kannst du die ja in NRW verfahren. So viel ist es ja dann auch nicht, 50 Euro. Nein. Nee, richtig, genau. Immerhin, es ist ja eine nette Geste von denen. Selbstverständlich, aber ich finde es einfach echt eine Frechheit. Und jetzt ist ja angekündigt worden, dass ab Donnerstag wieder gestreikt wird. Ja. Also, und, ich merke, da kocht richtig was hoch in dir. Und das geht ja vielen anderen Bahnreisenden ganz genauso. Man hört auch auf dem Bahnsteig. Also, ja, überall. Am Bahnsteig bin, ja, heute ja auch am Frankfurter Flughafen auch. Ganz genau. Da ging's und um es ist halt auch so, dass man dann alternativ halt ein Taxi nehmen muss. Mhm. So, und das Taxi bekommt man nicht erstattet. Das sind dann wieder Kosten, und das ist richtig, die man selber übernehmen muss. Marcel, nehmen wir das einfach mal so als heftige oder als emotionale Meinungsäußerung deinerseits hin. Konstruktiv natürlich. Also natürlich. Ja. Eine Meinung, die wahrscheinlich viele unterschreiben würden. Vielen Dank für den Anruf, Marcel. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. Ich habe ja noch ein gewisses Verständnis für die Bahnstreikenden, aber wo mein Verständnis dann wirklich aufhört, ist das Verständnis für die Flugkapitäne, die mega Kohle bekommen und mit 55 in die Pension gehen und dann eben wieder so viel Kohle kriegen. Und da war heute auf dem Frankfurter Flughafen, das habe ich im Fernsehen gesehen, da war schon wirklich die Stimmung sehr, sehr übel. Selbst mit viel Wohlwollen kann man das eigentlich überhaupt nicht mehr verstehen. Hier ist Sascha. Sascha ist 34. Guten Morgen, Sascha. Ja, hallo Domian. So, Sascha, wir unterhalten uns. Über was? Ja. Ich leide seit 6 Monaten unter Dysphagie. Was ist das? Das ist die fast Unfähigkeit zu schlucken. Also zumindest bei Nahrungsaufnahme. Ja, das heißt, ist also in den letzten 6 Monaten war es halt vereinzelt mal hier und da, dass ich halt Nahrung nicht richtig runterschlucken konnte. Also es läuft dann so ab, ich nehme Nahrung in den Mund, zerkau sie, will sie schlucken und sie bleiben vor dem Kehlkopf stecken. Und wenn ich dann schlucken will, bleibt der Kehlkopf oben, also der Adamsapfel. Und dann will ich schlucken und es ist so, als hätte ich eine Blockade im Hals. Und kann das Essen nicht runterschlucken, muss es dann hochwürgen. Kannst du, selbst wenn das Essen sehr zerkleinert ist, wenn es ein Brei ist, dann, selbst dann geht es nicht. Ich habe eben versucht, also ich habe heute ein Brot gegessen nur, weil ich nichts runterbekommen habe. Und das auch nur mit Ach und Krach. Und seit einer Woche ist es sehr akut. Kannst du denn trinken? Bitte? Kannst du trinken? Ich kann trinken in dem Fall, dass ich mir das Trinken in den Mund reinschütte. Und das so den Hals runterlaufen lasse im Prinzip. Und dann setzt auch schon dann von automatisch, das ist ja eigentlich ein Automatismus normalerweise, der Schluckreflex ein. Mhm. Aber wenn ich jetzt versuche, bewusst zu schlucken, ist es so, dass ich dann auch Probleme bekomme, sogar bei meinem eigenen Speichel zu schlucken. Genau, man schluckt ja im Laufe der Stunde mehrfach runter. Geht das nicht? Oder wie geht das mit dem Speichel? Das läuft dann genau das gleiche ab wie beim Essen. Ich will schlucken. Und dann ist es so, du musst dir das vorstellen, vielleicht kann man das vergleichen mit dem Stottern. Du willst was sagen, du willst was sprechen, es kommt aber nicht raus und so ist das auch mit dem Schlucken. Ja. Du schluckst und es ist einfach der Reflex nicht da. Der Adamsapfel bleibt einfach oben am Halsende stehen. Und ich muss mich dann zwingen zu schlucken. Also ich räusper dann und dann kann ich erst wieder schlucken. Also das heißt, selbst Kartoffelbrei oder sowas geht nicht. Vorher ging's, jetzt seit einer Woche geht das selbst nicht mehr. Ich habe jetzt eben nochmal versucht, ein Stück Schinken zu essen, also eine Wurst, und habe dann wirklich nur kleine Millimeterstücke abgebissen. Mhm. Selbst da bleiben mir die Stücke im Halse stecken. Das heißt, du musst ständig Hunger haben und hast auch schon erheblich abgenommen wahrscheinlich. Ich habe jetzt in der letzten Woche 4 Kilo abgenommen. Ja. Und bist hungrig? Von Genuss kann man einfach nicht mehr sprechen beim Essen. Ja. Ich kann es nicht mehr genießen. Ich esse nur noch in kleinen Bröckchen. Ja. Ja. Nicht mehr runter. Es ist einfach wirklich, also es schlägt auch jetzt langsam schon auf die Psyche. Ich war schon beim Arzt damit. Ja, du hast den Fachausdruck jetzt auch schon genannt. Das heißt, du warst beim Arzt. Mhm. Was sagt der Arzt, woher das rührt? Bitte? Was sagt der Arzt, woher das kommt? Der Arzt hat keine Diagnose stellen können. Aber er hat den Fachausdruck genannt. Bitte? Er hat den Fachausdruck genannt, den du auch gerade genannt hast. Das ist ein genereller Begriff, das heißt einfach Schluckstörung. Ach so. Ja, das ist eine Schluckstörung. Also ja? Die Ursache konnte er dir nicht erklären? Nein, also er hat mir in den Hals geguckt, der Hals-Nasen-Ohrenarzt, und der sagt zum Beispiel, alles gut. Ja, also der Hals wäre einwandfrei. Mhm. So, dann bin ich dann zum Klinikum gefahren und im Klinikum haben die dann so eine Breischluck-Röntgen gemacht. Mhm. Dann schluckt man halt Brei. Ist mir auch sehr schwer gefallen, konnte ich fast nicht runterschlucken, weil die da so Flüssigkeit drüber schütten, so eine transparente Flüssigkeit, das ist, damit das auf dem Röntgenbild zu sehen ist. Und dann sollte ich das schlucken und das ist mir auch nicht gelungen. Da haben sie aber auch nichts feststellen können. Ich habe mir den Brustkorb röntgen lassen, da ist auch nichts aufgefallen. Also organisch finden sie nichts? Organisch findet man bis jetzt nichts. Du warst in einem Klinikum. Genau. Das heißt, da sind wirklich dann auch Fachleute zugange. Mhm, richtig. Die müssen doch irgendeine Theorie geäußert haben, woher es dann kommen könnte. Könnte es eine seelische Blockade sein? Davon hat der Arzt nicht geredet. Also der Arzt, wo ich zum Beispiel eben war, war sehr unfreundlich, weil er meinte dann, ich habe ihm dann meine Fachausdrücke genannt, die ich halt im Internet gelesen habe, oder habe meine Bedenken genannt und meinte dann, könnte das denn auch was Neurologisches oder was Psychisches sein? Mhm. Ja, ich bin erstens hier der Arzt, Sie brauchen mir keine Diagnosen zu stellen, und zweitens, da bin ich nicht der richtige Arzt für, da haben Sie wahrscheinlich ein besonderes Problem und Sie müssen dann mal zum anderen Arzt gehen. Ich kann Ihnen da nicht helfen. Punkt. Und dann gehst du zu diesem Typ natürlich nicht mehr, wenn der so blöd antwortet auf das Problem. Das heißt, du müsstest wirklich gehen zu einem guten Psychosomatiker. Jemand, der eben den gesamten Menschen sieht und das vielleicht irgendwie kombinieren kann. Das muss es doch geben in der Psychosomatik, dieses Phänomen. Ja. Also bis jetzt, das ist auch der Grund, warum ich bei dir anrufe, weil ich weiß, dass viele, viele Leute bei dir zugucken. Mhm. Vielleicht können Sie mir irgendwelche Tipps oder irgendwelche Ratschläge geben, vielleicht mich kontaktieren oder über euch mich kontaktieren. Sehr gerne. Da bitte ich dann um Informationen per Mail, am besten unter domian@wdr.de. Also wer eine Idee hat, was das sein könnte, wer eine gute Klinik kennt oder irgendeinen vernünftigen Tipp hat für Sascha, bitte mailen an domian@wdr.de. Wie gehst du damit um? Das muss dich doch auch fast schon in große Angst und Panik versetzen. Es ist so, wenn ich, noch nebenbei, der Arzt meinte, ein Karzinom in der Speiseröhre könnte man nicht ganz ausschließen. Das hat er auch noch gesagt. Das war eine Diagnose, die er so vorsichtig gestellt hat. Ja, davon lasse ich mich erstmal nicht verrückt machen, weil Karzinom ist natürlich schon ein heftiges Teil, heftige Nummer, ist ja Krebs. Ne? Ja, er sagt, man kann das nicht ganz ausschließen. Das heißt, warum kann man das nicht auf irgendeine Art und Weise doch diagnostizieren? Ich habe jetzt demnächst nochmal beim Röntgenzentrum einen Termin. Mhm. Da wird dann noch weiteres unternommen, wie zum Beispiel mit Ultraschall, und da gibt's einen Herr Dr. Wein oder Herr Dr. Professor Wein, der ist im Aachener Kapuzinerkarree. Der hat da eine Methode entwickelt, der hat da seine Doktorarbeit drüber geschrieben, wie man den Schluckvorgang sichtbar machen kann und auch Möglichkeiten, ob da irgendwas sein kann. Okay, das ist schon mal sehr interessant. Da bist du dann wirklich bei einem Fachmann. Das ist auch schon mal ziemlich, ziemlich hoffnungsvoll. Ja. Hat das denn vor 6 Monaten plötzlich angefangen? Schleichend würde ich sagen. Mhm. Ne? Schleichend. Wie geht es dir denn so wie erging es dir so vor 6 Monaten oder vor einem Jahr? In welchen Lebensumständen lebst du? Ist alles gut? Bist du glücklich? Ist alles perfekt? Also bei mir, seit 3 Jahren ist bei mir alles perfekt. Ich habe eine sehr schwere Zeit in meinem Leben generell hinter mir. Bin früh zu Hause raus, habe vieles sehen müssen, was ich hätte mir ersparen können, wo ich teilweise selber dran schuld bin, teilweise aber auch das Schicksal mir eine große Rolle gespielt hat. Ich will jetzt nicht alles so nennen, aber ich habe ein sehr, sehr schweres Leben gelebt, habe mich aber jetzt in den letzten 10 Jahren wieder richtig nach oben gezogen. Mhm. Seit 3 Jahren bin ich mit meiner Frau zusammen, habe am 25.07. dieses Jahres geheiratet. Mhm. Also wie du schon sagst, es ist alles perfekt. Mhm. Ja. Ich habe keine Probleme, keine finanziellen Probleme, keine sonst irgendwelchen Störungen in meinem Leben. Manchmal ist das so oberflächlich nicht dann zu deuten. Vielleicht hat es ferner liegende Ursachen, das kann man jetzt gar nicht so sagen. Gut, Sascha, also wir haben das jetzt hier erklärt. Ich bitte dann nochmal die Zuschauer, Zuhörer, uns zu mailen, wer da eine Idee hat, was es sein könnte, wer guter Ansprechpartner ist. Du hast aber auch einen ganz guten Typ, offensichtlich diesen Professor da. Ja. Wir setzen uns mit dir in Verbindung, wenn wir etwas Näheres wissen. Okay? Alles klar. So machen wir, Sascha. Ich wünsche dir wirklich alles Gute und hoffe, dass es dir bald besser geht. Ja, vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Und vielen Dank. Ja. Gerne, Sascha. Ciao. Juhu. Tschüss. 0800 220 50 50 und es geht weiter mit Vanessa. Vanessa ist 22. Hallo, Vanessa. Hallo, Domian. Hallo, Vanessa. Um was geht's bei dir? Und zwar, ich rufe dich an, weil mein Verlobter letzte Woche bei dir angerufen hat. Oh, wer war das? Und zwar war das der Erkan mit der Depersonalisationsstörung. Ah, ich erinnere mich. Genau. Ich erinnere mich sehr gut. Das war der junge Mann, der von sich aus sagte, dass er keine Gefühle mehr empfinden kann. Genau. Dass er das Gefühl hat, neben sich zu stehen. Dass genau. Dass er die Gefühle seiner Freundin gegenüber, also dir jetzt, das ist ja interessant, dass du anrufst, dass er die sogar vorspielen muss, um sie dir zu zeigen, aber eigentlich tief in ihm er sie gar nicht mehr so empfinden kann. Genau. Ja, und ich wollte jetzt einfach mal aus meiner Sicht darüber sprechen. Mhm. Mir fällt diese Krankheit überhaupt nicht leicht. Und ich wusste auch gar nicht, dass er so jetzt nichts mehr fühlt. Also so genau wusste ich das. Entweder wollte ich es nie wissen oder ich habe es dann immer verdrängt. Aber ihr sprecht doch darüber. Wir sprechen viel darüber, genau. Nochmal so zur Erklärung, wie lange seid ihr zusammen? 6 Jahre. 6 Jahre. Und ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie lange er diese Erkrankung schon hat. Also akut jetzt seit Februar, aber er hatte die wohl schon auch früher. Mhm. Wie hast du es anfänglich bemerkt? Er wurde es immer verstimmter. Also von seinen Launen her und aber er ist sehr offen. Er hat mir dann auch gesagt, dass er das, also dass da was nicht mit ihm stimmt und bis die Diagnose gefallen ist, war das halt auch ein ziemlich langer Weg, der auch sehr belastend war, weil er immer dachte, er hätte Herzinfarkte. Er ist ja in ärztlicher Behandlung. Ja. Und er hatte ja zu mir auch gesagt, dass er zwar auch dir Dinge vorspielen muss, dennoch glaubt er schon, dass er dich liebt. Das hat er ja hier auch gesagt. Ja. Wie siehst du das? Glaubst du ihm das? Ich glaube es ihm, aber trotzdem war das, was er da gesagt hat, war das für mich schon so ein bisschen, es hat schon ein bisschen wehgetan einfach. Also, weil du in dieser Dramatik doch nicht wusstest, dass es so stark ist. Ja. Und das, die Krankheit ist für mich relativ schwer, weil ich weiß nicht, wie ich ihm helfen soll. Ich kann ihm da auch nicht helfen, weil ich es auch selber nicht verstehe, weil ich es nicht habe. Vielleicht erzählst du es nochmal für die Zuschauer und Zuhörer, die nicht dabei waren, was man therapeutisch macht mit ihm zurzeit. Er hat Therapien, also Psychotherapien. Mhm. Und ja, er war in Kliniken, in Spezialkliniken, die dafür, dass die das therapieren. Die spezialisiert sind, ja. Genau. Mhm. Und die haben ihm auch einigermaßen geholfen. Wie ist die Perspektive? Sagt man ihm, dass er wieder davon ganz wegkommen kann und gesund werden kann? Da gibt es geteilte Meinungen. Das heißt, alles ist offen? Fragezeichen, ja. Großes Fragezeichen. Ja. Hast du denn nach dem Telefonat mit mir, hast du dann mit ihm darüber gesprochen? Erst am nächsten Morgen. Naja gut. Und du hast ihm gesagt, dass das für dich schon jetzt doch etwas schockierend war, das zu hören. Ja, genau. Wie hat er darauf reagiert? Ja, also er hat gesagt, ich hab's dir versucht zu erklären, das glaube ich ihm auch, aber ich komme bei einigen Dingen einfach nicht mehr hinterher, weil diese Krankheit so komplex ist. Mhm. Finde ich eine große Herausforderung, wenn man an der Seite eines solchen Menschen steht wie du, den man liebt, damit dann umzugehen, weil man münzt ja vielleicht das ein oder andere Verhalten dann doch auf einen selbst. Aber er meint es ja nicht böse. Er kann ja gar nicht anders. Und das Schlimmste ist einfach für mich dieses Auf und Ab. Verstehst du? Es geht ihm teilweise gut. Mhm. Und dann geht es mir auch gut. Und dann geht es ihm aber wieder vielleicht sogar in der nächsten Minute geht es ihm wieder total schlecht. Mhm. Und da wäre es mir ehrlich gesagt lieber, wenn es halt nur schlecht wäre, damit ich eine Ebene hätte. Mhm. Aber so fahre ich mit ihm eine Achterbahn. Und ich habe auch selber für mich schon mal geschaut, ob es irgendwelche Selbsthilfegruppen oder sowas gibt für Angehörige. Ja. Aber so, für die Krankheit gibt es sowas nicht. Weil die nicht so oft verbreitet ist. Sie ist oft verbreitet, aber sie ist einfach unbekannt. Mhm. Mhm. Vielleicht wäre es auch mal ganz hilfreich, wenn du mal ein oder zweimal mit ihm zu seinem Therapeuten gehen würdest. Ich war schon mal mit. Und was ist dabei rumgekommen? Ich weiß es nicht. Sie haben sich eher auf seine Angsterkrankung festgesetzt. Und wir sind jetzt aber auch so weit, er hat jetzt einen neuen Tipp bekommen aus einem Arzt von Amerika, der sich bei ihm gemeldet hat. Mhm. Und er meinte, vielleicht sei das alles neurologisch. Also nicht psychisch, sondern neurologisch, dadurch, dass in der Wirbelsäule laufen ja die ganzen Nerven entlang zum Hirn, damit die diese Signale und alles geben. Und das, hat er gesagt, ist wahrscheinlich blockiert, dadurch, dass er viel am Rechner sitzt. Ach so, das wäre hochinteressant, wenn es eine körperliche Ursache hätte und man die ja vielleicht sogar gezielt und vielleicht sogar einfach beheben könnte. Genau, und da sind wir jetzt gerade dran. Mhm. Ich habe ihm aber auch gesagt, er soll sich nicht so viel Hoffnung machen. Aber der Arzt aus Amerika hat halt gesagt, dass er schon viele Leute damit geheilt hat, weil er selber, der hatte die Krankheit selber. Ja, das heißt, dein Freund überlegt, dann nach Amerika zu gehen? Nein, das machen die auch hier. Ach so. Mhm. Also er muss jetzt diese Hirnströme testen lassen. Mhm. Und wenn da halt was ist, dass das gezeigt wird, da ist irgendwas blockiert und daher können dann auch seine Symptome kommen. Und das steht auch im Internet. Mhm. Und wir sind einfach gerade ratlos, warum das halt in Mainz, also da, wo er war in der Klinik, warum das da niemand gesagt hat. Die haben das alles auf die Psyche abgestempelt. Das alte Lied in der Medizin, dass man immer wieder fragen muss und sich selbst erkundigen und eben eigenständig recherchieren sollte. Hast du denn aufgrund der Irritationen, die jetzt entstanden sind, auch schon mal irgendwo mit dem Gedanken gespielt, dich zu trennen? Nein. Nein, das nicht. Nein, überhaupt nicht. Mhm. Ich sage aber, ich muss auch an mich denken und will auch, hat ihr deswegen so Selbsthilfegruppen gesucht oder sowas, aber es gibt das halt einfach leider also, nicht. Also, du sagst bitte jetzt nochmal ganz laut und deutlich den Namen dieser Erkrankung. Depersonalisation. So. Vielleicht gibt es ja doch die eine oder andere Selbsthilfegruppe, die auch im Netz nicht so gut zu finden ist und die uns heute Abend zuhören. Dann würden wir das natürlich sehr gerne sofort an dich weiterreichen. Das wäre super. Das wäre vielleicht eine kleine Chance, dass wir dir ein bisschen helfen können. Ansonsten, Vanessa, hoffe ich sehr, dass ihr das in den Griff bekommt und dass dein Freund vor allen Dingen von dieser üblen Erkrankung, die ihn ja auch sehr irritiert und fertig macht, das habe ich ja gemerkt, dass er davon wegkommt. Man kann sich das ja kaum vorstellen, dass man keine Empfindungen hat. Man kann es sich nicht vorstellen. Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ja. Das ist total unvorstellbar, wenn man es selber nicht hat. Genau. Also, wenn was reinkommt, wir melden uns bei dir. Und ja, ich kann mich, wir können uns ja gerne nochmal melden, wenn wirklich die Sache mit dem Neurologen da ja, geklappt hat. Sehr gerne, sehr und gerne. Und wenn es dadurch geheilt ist, vielleicht ja. hilft es dann auch anderen Leuten. Na, das vereinbaren wir jetzt, dass ihr euch dann auf jeden Fall nochmal meldet, okay? Genau, das machen wir dann zusammen. Vanessa, alles Gute und schönen Gruß an deinen Freund. Danke, könnt ihr nochmal anrufen wegen dem Autogramm? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Tschüss. Super, ciao. Ciao. Und sofort geht's weiter mit Melanie und Melanie ist 26. Guten Morgen, Melanie. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Melanie. Um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich verheiratet bin. Entschuldigung. Und jetzt bin ich total aufgeregt. Ach, leg einfach mal los. Ja, also ich bin seit 4 Jahren verheiratet. Tut mir leid. Also du bist seit vier Jahren verheiratet? Seit 4 Jahren verheiratet und ich gar nicht mehr. Ach, wir kriegen das schon hin. Ach. Dann versuchen wir sie gleich nochmal. Vielleicht hat sie sich da ein bisschen beruhigt. Dann machen wir jetzt mal weiter mit Safi. Und Safi ist 15. Guten Morgen, Safi. Guten Morgen, Domian. Und guten Morgen, liebe Domian-Zuhörer. Ja, sehr nett. Safi ist ein Männer, ein Jungnamen, ne? Ja, genau. Ich bin ein Junge. Du bist ein Junge. Ja, kann man nicht direkt identifizieren. Nee, kann man nicht sofort. Ist das ein arabischer Name. Ich wollte gerade sagen, klingt arabisch. Ja, und zwar zu folgendem Thema. Und zwar, ich möchte zum Thema Job was ansprechen. Ich bin ja jetzt in der 10. Klasse. Zu welchem Thema willst du was ansprechen? Zum Thema Job. Ach, Job, okay. Mhm. Genau. Ja. Also auch was zu dir passt, weil ich möchte später mal im TV oder im Radio Moderator werden. Ach so, dann könntest du mein Nachfolger irgendwann werden. Ja, gerne, wenn du damit einverstanden wärst. Das ist dein Traumberuf. Ja, na klar. Ich war erst so in dem Bereich Jura oder so fest eingeplant, wo ich sagte, ich möchte gern mal irgendwann Jurist werden. Mhm. Aber dann sagten mir auch viele Klassenkameraden und Lehrer, dass ich sehr gut reden kann und ich mache auch viel in den Schulen, so Projekte als Schulsprecher. Solltest du als Jurist natürlich auch können. Ja, das auch. Aber dann hat mich das einfach so ein bisschen dahin gelenkt und ich fand den Beruf oder den Job immer interessanter. Auch durch meinen Lieblingsmoderatoren, der Stefan Raab. Mhm. Und da seitdem habe ich immer so gedacht, ja, jetzt möchte ich auch im Fernsehen oder im Stefan Raab ist ja eine besondere Kategorie. Das ist ja nicht ein klassischer Moderator. Ja, das stimmt. Sondern das ist ein Entertainer. Das ist mehr Entertaining, aber. Da muss man Talent haben, das kann man nicht lernen. Das stimmt. Hast du Talent? Kannst du singen? Bist du lustig? Kannst du Stand-up-Comedy machen? Das glaube ich eher nicht. Also ich war zwar im so musikalischen Bereich, kann so ein paar Instrumente so Cello und Gitarre, aber mehr auch nicht, also vielleicht nicht so wie Stefan Raab werden, aber der hat mich so in den Kategorie Fernsehen hingelenkt, dass ich sagen möchte, ich möchte irgendwann mal im Radio und Fernsehen arbeiten. Mhm. Und ja, das passt ja auch perfekt zu dir. Du bist ja auch im Fernsehen und im Radio tätig. Mhm. Da wollte ich jetzt mal so fragen, weil ich habe gehört, dass man zum Beispiel ein Volontariat machen kann oder studieren, Journalismus oder irgendwie. Also du willst jetzt eine gute Berufsberatung haben von mir, wie man das am besten macht. Ja, weil ich habe jetzt immer so, im Internet findet man ja natürlich viele Moderatorenschule und so weiter, aber weißt du, bin mir nicht sicher. Mit den Moderatoren im Fernsehen und im Radio ist das so eine Sache. Es gibt fast nicht den einen klassischen Weg, sondern fast jeder hat einen anderen Weg hinter sich von den Kollegen. Also es gibt fast keine Übereinstimmung, wenn man sich mit den Kollegen unterhält. Ja. Gut ist natürlich immer, egal in welche Richtung du gehen möchtest, wenn du schon vorher was Ordentliches gelernt hast und was studiert hast. Okay. Weil wenn du in den eher ernsten Bereich der Moderation willst, also im Journalismus oder im Kulturbereich, wirst du nicht darum herumkommen, etwas zu studieren. Und auch ein Volontariat bekommst du erst, wenn du ein Studium hinter dir hast. Mhm. Also schmink dir mal ab, dass du gleich das Abitur machst und gleich der große Fernseh- und Radiostar wirst. Hatte ich auch nicht vor. Die Wege sind in der Regel mühsamer. Mhm. Und also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich während des Studiums angefangen habe, hier im WDR zu jobben, als Kabelträger beim Fernsehen. Das ist jetzt ein Modell. Es gibt tausend andere Sachen, was die Kollegen gemacht haben. Kann man gar nicht verallgemeinern. Okay. Und versuche dich einfach zu trainieren. Vielleicht, es gibt kleine Internetradios oder Krankenhausradios oder weiß ich was, dass du da einfach dich ein bisschen schon anfängst zu trainieren und immer wieder, dich ausprobierst. Das kann man machen. Okay. Praktika machst und so weiter. Ja, da hatte ich auch schon mal ein bisschen geguckt, dass man hier im Lokalen weil in Berlin wohne ich ja jetzt. Ja, genau, da kannst du sicher, gibt es viele Möglichkeiten, ja. Genau. Dass du einfach lernst, dass du vor Publikum reden kannst, dass du vor einem. Ja, das passt ja eigentlich bei mir als Schulsprecher. Also ja, du bist da reden halten und so. Was interessiert dich denn sonst noch so an Fachrichtungen? Was könntest du dir vorstellen zu studieren? Ja, also es gibt, wie gesagt, dann hatte ich noch so den Weg Jura und das passt jetzt eigentlich auch gar nicht alles zusammen im Moderator, aber vielleicht auch im Lehramt was, weil ich kann allgemeinwissenmäßig kann ich sehr viel gut und da würde ich auch später vielleicht mal, aber ich wollte gern mal im Radio oder im Fernsehen mal irgendwas anfangen. Es gibt ja nur auch viele Bereiche im Großstudienfach Medienwissenschaften, dann gibt es Kulturwissenschaften, also da kann man eine ganze Menge machen, wo man ganz gut dann schon mal vorbereitet ist für eine spätere Arbeit beim Radio oder beim Fernsehen. Ja, also auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal einen Teil meines Wunsches bekommen durch dich, also dass ich mal mit dir reden konnte über so ein Thema. Jetzt wäre es noch schön, mal mein Moderator, den ich gern sehen würde, Stefan Raab nochmal, aber das ist ja nicht so leicht. Dann musst du dich mal bemühen, dass du da zumindest im Publikum sitzt bei TV Total. Das stimmt. Ja, aber ja gut, du kommst aus Berlin, dann musst du nach Köln kommen. Die Sendung wird ja hier gemacht. Ja, weiß ich. Safi, vielleicht bist du ein Kollege, der irgendwann zu mir sagt, Mensch, ich habe damals, als ich 15 war, angerufen, erinnerst du dich noch? Und dann bist du ein großer Star irgendwo. Und dann sage ich, ja, ich erinnere mich sehr gut. Das ist ja mal irgendwann meine eigene Talkshow oder so. Genau, ganz genau. Also jetzt mal erstmal die Schule, dass die ordentlich abgeschlossen wird. Mhm. Peil ein Studium an und mach nebenher ganz viele Sachen im Bereich Medien. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Ja, okay, mache ich gerne. Viel Glück, alles Gute. Ja, kann ich vielleicht auch nochmal von dir ein Autogramm? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an. Gut, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 1.31 Uhr haben wir. Morgen ist Themennacht hier bei uns. Und morgen heißt unser Thema unglaubliche Erlebnisse. Morgen möchte ich mit Leuten sprechen, die Engel sehen, die mit Toten sprechen können, die in irgendeiner Form das Böse erlebt, erfahren haben, die eine spezielle Gabe haben, die Kontakt zu Außerirdischen hatten oder haben oder Außerirdische sind. Oder gerne auch mit Leuten, die vielleicht irgendetwas im Bereich Kriminalität erlebt haben, was man sich eigentlich nicht erklären kann, wo alle vor einem Rätsel stehen, also ein unglaubliches Erlebnis hatten. Unglaubliches Erlebnis. Ich bin sehr gespannt, was ihr mir morgen alles erzählen werdet. Ihr könnt euch wie immer gerne per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Leitungen sind geschaltet, 0 Uhr, kostenfrei für euch. Und die Kollegen warten dann auf die oder nehmen eure Anrufe entgegen. Unglaubliche Erlebnisse, unser Thema morgen. Jetzt weiter mit der freien Themennacht. Und der zweite Versuch jetzt mit Melanie von gerade. Melanie, hallo. Hallo. Versuchen wir es nochmal. Tut mir leid, ja. Nee, das macht gar nichts. Du brauchst ja nicht, wenn es nicht funktioniert, gar nicht auflegen. Wir kriegen das schon irgendwie hin dann. Tut mir leid. Also, 4 Jahre verheiratet, hast du vorhin gesagt. Also ich bin seit 4 Jahren verheiratet und habe mich leider Gottes total abhängig finanziell von meinem Mann gemacht. Und ich habe jetzt rausgekriegt, dass er mich betrügt mit seiner Angestellten. Wie hast du es rausgekriegt? Ja, dass ich sein Facebook-Passwort habe. Ja. Und das weiß er nicht. Und da habe ich sämtliche Nachrichten gelesen, von Treffpunkten bis zu, was die alles gemacht haben. Und bilderweise hat das mein Mann nicht gelöscht. Ja, ich kenne dieses Mädchen. Sie ist 13 Jahre jünger als mein Mann. Und wie alt ist denn dein Mann? Mein Mann ist 33. Ja, und hast durch diese finanzielle Abhängigkeit, in die ich geraten bin. Was heißt das denn genau, finanzielle Abhängigkeit? Du gehst nicht arbeiten? Nein. Ich habe 2 Kinder. Das sind eure Kinder? Das sind unsere Kinder, ja. Ich habe halt auch das Bedenken, ich habe nach der zweiten Schwangerschaft nicht sofort wieder alles runtergekriegt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er sich irgendwie Frischfleisch sucht oder. Das kann natürlich gut möglich sein. Aber finanzielle Abhängigkeit bedeutet doch nichts Besonderes jetzt in deinem Fall. Das haben doch viele Familien. Die Frauen kriegen die Kinder und die können nicht arbeiten gehen, also finanziert der Mann das. Oder gibt es darüber hinaus noch eine andere Form der finanziellen Abhängigkeit? Also Das Ding ist, mein Mann ist selbstständig und das läuft überhaupt nicht gut. Und das läuft alles auf meinem Namen. Das heißt, wenn da irgendwie Insolvenz etc. angemeldet wird, dann bin ich die Betroffene. Oh, warum ist das denn so merkwürdig geregelt? Ja, das ist aus Dummheit meiner Seite eigentlich. Ja, ich habe das damals zugestimmt, weil ich natürlich dachte, uns kann nichts trennen und seit Jugendalter schon zusammen. Wieso hat er das denn überhaupt forciert, dass es auf deinen Namen läuft? Ja, weil diese Familie, das ist eigentlich nicht so einfach zu erklären oder in ein paar Sätzen. Das ist einfach so, dass er das nicht auf seinen Namen, das Geschäft anmelden konnte, weil da Verfahren liefen, er hat schon, oder die Familie hat schon ein bisschen Dreck am Stecken und, sagen wir es mal, ein bisschen vereinfacht und es wäre sicherer dann auf deinen Namen, ich verstehe. Genau, weil er das sonst so hätte nicht eröffnen können. Das heißt, wenn da jetzt richtig alles den Bach runterginge, steht er sauber da und du hast alles am Hals. Ja. Das läuft alles auf deinen Namen? Alles, ja. Und weißt du im Moment, wie die finanzielle Situation der Firma sich darstellt? Wie schlecht. Ja, wie schlecht? Die ist so schlecht, dass wir viele Angestellte schon kündigen mussten. Leider noch nicht die betroffene Angestellte. Wir das versucht haben, beziehungsweise mein Mann mit einer neuen Geschäftseröffnung, also quasi Zweitladen. Der auch wieder auf deinen Namen? Das läuft ja alles auf meinem Namen. Um das dann wieder rauszuholen, der läuft aber, muss ich sagen, noch im Rahmen, also noch ganz gut. Und das ist halt alles ziemlich schwierig für mich, wo ich jetzt sage, auch familiär bedingt mich da zu trennen oder ihn anzusprechen. So. Genau, das ist jetzt ein gutes Stichwort. Hast du ihn denn auf deine Entdeckung, die du da gemacht hast, hast du ihn angesprochen? Nein. Noch gar nicht? Noch gar nicht. Wann hast du diese Entdeckung gemacht? Also ich habe das, ich weiß nicht, ob das dieser Fraueninstinkt ist. Er ist immer nachts ganz spät nach Hause gekommen und teilweise total komisch gewesen. Ich habe es einfach gemerkt, wirklich. Also ich habe ihn auch angerufen dann, wo bist du? Ja, rumgedruckt. Und irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mal irgendwie da hinterherhaken. An sein Handy bin ich nie gekommen. Habe aber dooferweise über Laptop und alles die Passwörter rausgekriegt, die er da benutzt hat. Und was natürlich, sagen wir es mal, eine Schnüffelei ist, die auch nicht in Ordnung ist. Aber du warst misstrauisch und nun ist es raus und nun ist es halt raus. Kann man auch nichts mehr machen. Ja, wann hast du es rausgekriegt? Wie lange liegt das jetzt zurück? Das liegt jetzt einen Monat zurück. Und du hast einen Monat jetzt gute Miene zu bösem Spiel gemacht? Ja. Wie stellt sich denn euer Verhältnis überhaupt noch dar zwischen dir und deinem Mann? Wie geht ihr miteinander um? Also mein Mann ist ja dadurch, dass er halt diese zwei Geschäfte hat, sowieso von der Arbeit her ziemlich eingebunden und abends kommt er zum Essen und dann ist er auch schon wieder weg. Also Zärtlichkeiten. Zärtlichkeiten, Sex gibt's nicht mehr. Es gibt noch Sex. Das hat sich eigentlich nicht geändert großartig. Das ist ja auch das, was mich wundert, wo ich das auch erst nicht gemerkt habe. Das muss wohl ganz lange schon zwischen den beiden gehen, weil sich vom Sexuellen oder Intimen her sich bei uns nichts geändert hat. Also sag ich mal, dass es weniger geworden ist oder dass er nicht wollte oder gar nicht. Okay, Sex ist eine Sache, aber Zärtlichkeit und Freundlichkeit und Innigkeit ist eine andere Sache. Wie verhält er sich diesbezüglich? Ja, es ist ziemlich abgekühlt zwischen uns, dadurch, dass diese wenige Zeit ist, dadurch, dass die Kinder ihn kaum sehen, was mich als Mutter sauer macht. Streitet ihr denn auch viel? Wir diskutieren viel, aber ich habe es aufgegeben. Also ich dachte da gar nichts mehr zu. Was hält dich jetzt davon zurück, ihm deine Erkenntnis mitzuteilen, dass du das alles weißt? Ja, die Erkenntnis habe ich schon lange gemacht. Jetzt, wenn ich ihn anspreche, wird sich das ändern? Wie wird sich unsere Ehe entwickeln? Will ich das überhaupt verzeihen? Was passiert mit dem Finanziellen? Das geht alles in meinem Kopf rum. Naja, aber zunächst mal die Vorstellung, wenn du ihm das sagst, ich habe rausbekommen, dass du eine Affäre mit der und der Person hast. Was glaubst du, wie der darauf reagiert? Also ich glaube, erstmal total geschockt. Und er würde wahrscheinlich die Angestellte natürlich zu meiner Beruhigung kündigen. Mhm. Was empfindest du denn für deinen Mann noch? Ja, das ist natürlich noch eine Sache. Dadurch, dass ich das jetzt mitgekriegt habe, frage ich mich das natürlich auch. Wo ich mir schon selber die Frage stelle, ist das überhaupt noch Liebe oder ist das wirklich einfach nur diese Abhängigkeit? Mhm. Zu wissen, du kannst dich jetzt nicht so einfach trennen, weil dann bist du echt, auf gut Deutsch gesagt, am Arsch. Da du jetzt so lange geantwortet hast und keine klare Antwort gesagt hast, gehe ich davon aus, dass da nicht mehr dolle Gefühle sind. Nee. Nee. Aber wenn du eine freie Frau wärst, würdest du gehen? Ja, definitiv. Definitiv. Das ist natürlich eine Ansage. Mhm. Also wäre das alles nicht, dann wäre ich weg. Dennoch rate ich dir, Melanie, offensiv an die Sache ranzugehen. Du kannst es ja nicht jetzt verschweigen und irgendwie so weiterwursteln. Leg das alles auf den Tisch. Und lass dich schon mal parallel privat von einem Menschen beraten, am besten wohl von einem Juristen, was du da machen könntest und wie du eventuell vielleicht relativ gut da noch rauskommst, wenn es überhaupt eine Chance gibt. Da brauchst du aber einen richtigen Fachmann an deiner Seite, der das kann. Ja. Also es sind zwei Ebenen. Das ist einmal die psychologisch-emotionale Ebene. Da geht jetzt eine Beziehung kaputt und du brauchst Fachberatung, wie du aus diesem komischen Firmenkonstrukt da rauskommst. Ja. Das ist doch ein schreckliches Leben, was du da führst. Der Typ belügt und betrügt dich, der ist überhaupt nicht da. Der hat dich auch noch irgendwie gelinkt und dich in die Verantwortung der Geschäfte gezwungen. Und jetzt stehst du auch noch eventuell mit einem riesen Schuldenberg. Weißt du, wie viele Schulden auf der Firma liegen schon? Nee. Siehst du, das ist ja alles verrückt. Das weißt du gar nicht mal. Nein. Das ist keine Existenz. Mach einen Befreiungsschlag. Mach wirklich einen richtigen Befreiungsschlag. Selbst wenn es erstmal drunter und drüber geht bei dir, letztendlich wirst du besser dastehen. Ja. Du wirst nicht verhungern und du wirst nicht untergehen. Es wird Mittel und Wege geben, dass du ein Leben führen wirst. Aber ein ehrliches Leben. Ja, selbst das Finanzamt war schon bei uns und hat Hausdurchsuchungen durchgeführt und alles. Ist doch schrecklich und du verantwortest das gar nicht. Da agieren andere Leute und du Arme stehst mit deinem Namen da und weißt überhaupt nicht, was in deinem Namen alles passiert. Das darfst du nicht mit dir machen lassen, Mensch. Ja, das ist... Mit wem hast du dich denn schon so im privaten Kreis über diese Misere beraten? Mit gar keinem. Mit gar keinem? Das weiß niemand sonst? Nein. Keine Freundin, keine Verwandte? Nein, das ist alles sehr kompliziert bei uns durch die Kreise und durch die Familien und ich will das gar nicht. Hast du denn noch, leben deine Eltern noch? Ja. Ja, hast du denn da einen guten Draht zu eigentlich? Ja, da habe ich einen guten Draht zu, aber Und du könntest mit deinen Eltern auch nicht darüber sprechen? Also... Durch dieses Schamgefühl, diese Peinlichkeit einfach, weil es mir selber so peinlich ist, habe ich mich wirklich noch an niemanden gewendet, der mich privat irgendwie kennt, weil... Melanie, ich will dir mal gleich was sagen. Du brauchst dich nun null zu schämen. Schämen muss der Typ sich, was der macht. Dass der dich hintergeht und linkt und dir alles zum Schaden macht. Du musst dich nicht schämen. Wirklich nicht. Du bist nun wirklich... Das Einzige, was man dir vielleicht vorwerfen kann, ist, dass du damals so naiv warst und hast das auf deinen Namen laufen lassen. Ja, genau, okay. Das meine ich. Ja, gut, wir alle machen Fehler. Und wenn man liebt, macht man noch mehr Fehler. So ist es nun mal. Jetzt muss man sehen, dass man da das Klügste draus macht. Ja. Also wenn du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern hast, sprich doch auf jeden Fall schon mal mit denen. Das tut dir auch emotional gut. Ja. So, und dann hol dir Hilfe von einem Fachmann. Vielleicht können dir deine Eltern dabei auch helfen, das weiß ich nicht. Ja. Und sprich jetzt mit deinem Partner. Leg's alles auf den Tisch. Ja. Sag, dass es dir bis hier oben steht und du keinen Bock mehr hast. Vielleicht sollte ich erstmal zum Fachmann, bevor ich meinen Mann anspreche. Ja, genau, ganz genau. So, aber jetzt rufen wir dich auch nochmal an, Melanie. Du warst ja gerade auch ziemlich angeschlagen am Anfang des Gesprächs vorhin. Ja. Jetzt ruf dich meine Psychologin, die Sabine, an. Da könnt ihr noch ein bisschen weiterreden. Vielleicht hat die auch noch einen ganz guten Ratschlag für dich. Dann bist du jetzt noch ein bisschen versorgt von uns. Okay, vielen, vielen Dank. Melanie, ich drücke dir die Daumen. Das ist eine harte Zeit wahrscheinlich, die vor dir liegt. Aber das Ende wird eine gute Befreiung sein. Und du bist eine selbstständige, freie Frau. Und das ist richtig so. Ja, ich denke, danach wird es mir auch besser gehen. Das glaube ich mit Sicherheit, ja. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank. Tschüss, und du legst auf, wir melden uns gleich. Alles klar, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, nochmal der schnelle Hinweis zwischendurch. Unser Thema morgen heißt unglaubliche Erlebnisse und ich möchte gerne mit euch eben über solche Erlebnisse sprechen. Ich möchte gerne mit Menschen reden, die Engel sehen können, die dem Teufel ins Gesicht geschaut haben oder das Böse, dem Bösen begegnet sind, die Geister wahrnehmen können, ja, die auch eine besondere Gabe haben und ja, die vielleicht auch irgendwie meinen, zu Außerirdischen Kontakt zu haben. Es gibt ja, man belächelt das immer so, aber es gibt ja ganz viele Menschen, die das ernsthaft sagen, dass sie in irgendeiner Weise Kontakt haben oder hatten zu außerirdischen Wesen. Da ich das ja selbst auch sehr bezweifle, bin ich hoch interessiert, mit einer solchen Person zu reden morgen, um da mal ein bisschen Näheres zu erfahren. Also, unglaubliche Erlebnisse. Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Hier ist Anne. Anne ist 52. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Anne. Um was geht's bei dir? Also, mein Problem ist eigentlich, ich habe vor 2 Jahren einen schweren Herzinfarkt gehabt. Ja. Und habe seitdem nur noch 26% Herzleistung. Oh, das ist aber sehr wenig. Das bedeutet, Dein Leben ist sehr eingeschränkt. Ja. Wie eingeschränkt ist dein Leben? Also, wollen wir sagen, ich habe eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Eine 2,5-Zimmer-Wohnung? Die man normalerweise, sagen wir mal, in 2 Stunden mit Wischen, Saugen, Staubputzen durch ist. Mhm. So, ich brauche für die 2,5 Zimmer 2 Tage. Oh je. Kannst du Treppen steigen? Oh. Nein. Die Zimmerwohnung ist hoffentlich Parterre. Die ist Parterre, ja. Gott sei Dank. Kannst du alleine rausgehen und einkaufen? Ja, ich gehe alleine raus und einkaufen, weil ich ja keinen habe. Mhm. Ich stelle mir das aber dann sehr mühsam vor, dass du sehr langsam gehen musst und nicht viel tragen kannst und so weiter. Ja, ich versuche es halt immer. Ich muss einkaufen, ich habe Katzen, also ich hole dann mit Katzendosen, Katzenstreu, das muss ich dann halt alles, ich bekomme von meiner Freundin dann das Auto, fahre dann halt mit dem Auto, trage es dann halt rein, bin dann erstmal den halben Tag tot, weil ich merke, ich kann es einfach nicht mehr. Mhm. Also es liegt nicht an der Kraft, die Kraft habe ich, nur halt die wie soll man dann sagen? Also man weiß genau, man kann es oder man hat es gekonnt und jetzt kann man es nicht mehr. Mhm. Also, und das ist das Schlimme daran. Also auch so eine seelische Belastung und Traurigkeit, dass alles jetzt so ist, wie es gekommen ist und du mit 52 Jahren so sehr eingeschränkt bist. Ja, ich war vor kurzem im Krankenhaus und dann habe ich einen Bericht bekommen, ich soll zum Kardiologen gehen und der soll dann prüfen, ob ich auf die Herztransplantationsliste komme. Mhm. Ja, das war ich habe mir dann gedacht, na gut, gehst du mal dahin. Mhm. Musstest du dann natürlich erstmal 8 Wochen auf den Termin warten, was ja normalerweise ein Witz ist, aber okay. Mhm. Dann komme ich da an, der stellt seine Fragen. Und ich natürlich so doof, wie ich bin und ehrlich, wie ich bin. Diese Fragen, rauchen Sie? Und ich sage natürlich ja. Mhm. Ich sage, ich rauche seit 40 Jahren. Mhm. Ja, Sie kommen nicht auf die Herztransplantationsliste. Warum kommt man da nicht drauf, wenn man raucht? Ich arbeite gegen die Ärzte. Ach so, das ist eine strenge Regel. Also das heißt, man muss schon mitmachen. Also ich sag, wieso arbeite ich gegen die Ärzte? Ich sag, kann mir das mal einer erzählen? Jemand, der nicht raucht und nie irgendwie was gemacht hat. Und ich sag, wollen Sie denn jetzt auch sagen, der darf da nicht drauf? Mhm. Wenn die einen Herzinfarkt kriegen und nur noch so wenig Prozent haben. Ich sag, das versteht man dann nicht. Mhm. War denn damit das Gespräch dann schon beendet, nachdem du gesagt hast? Nein. Ich habe ja auch noch einen Bypass im Bein. Mhm. Und da dann bin ich ganz ehrlich, also in einer, ich meine, ich bin auch nicht gerade stark, aber ich sag, ich nehme das halt nicht so auf die harte oder leichte Schulter oder harte Schulter, wie er das jetzt gesagt hat, dass ich mir dann sage, okay, ich springe jetzt von der Brücke. Aber ich muss dich natürlich auch fragen, Anne, du bist sehr schwer krank, du hast einen schweren Herzinfarkt gehabt, wie du gesagt hast, vor 2 Jahren. Warum hast du denn nicht zumindest danach aufgehört zu rauchen? Ich habe es ja versucht, es geht aber nicht. Ich kriege es nicht hin. Obwohl du weißt, dass das deinen Zustand wahrscheinlich sehr belastet oder sogar noch verschlimmert. Ja, ich habe ja gesagt gekriegt, also 2 Jahre und dann bin ich nicht mehr da. Wenn sie weiter rauchen? Ja. Und wenn du nicht rauchen würdest, was wäre dann? Ja, keine Ahnung. Das hat er nicht gesagt. Das ist ja das. Machen immer nur alles abhängig vom Rauchen. Das heißt, du bist definitiv jetzt nicht auf dieser Transplantationsliste? Nein. Und kommst da auch nie drauf? Nee. Man kommt nie auf eine Transplantationsliste, wenn man raucht, ist es so? Ja. Hat er gesagt. Mhm. Das habe ich auch noch nie so gehört. Ja. Und da ich ja einen Bypass im Bein habe, ich weiß nicht, ich habe den hinterher auch gesagt, ich sage, wissen Sie was, das ist mir zu blöd. Mhm. Ich sage, ich bin kein dummes Mädchen oder ich bin keine 20 mehr, ich sage, dass ich nicht verstehe, was ich habe. Mhm. Weil er immer sagte, Sie wissen gar nicht, wie schwer krank Sie sind. Ich sage, ich weiß genau, wie schwer krank ich bin. Mhm. Nur muss ein Arzt so reagieren und einen so dermaßen niedermachen, das geht nicht. Das finde ich allerdings auch, wobei er inhaltlich wahrscheinlich recht hat. Ja gut, ich weiß, dass er recht hat. Das weißt du, ja, man kann es auch anders sagen. Ich habe ihm ja auch gesagt, ich versuche ja aufzuhören zu rauchen. Ich sage, ich kriege es aber nicht hin. Ich sage, soll ich mir jetzt, weil ich jetzt rauche, jetzt schon das Leben nehmen oder jetzt schon von der Brücke springen? Ich sage, was möchten Sie? Wie viel rauchst du denn am Tag? Ja, 20 Zigaretten. 20? Ja, das waren schon mal mehr. Das waren schon mal 2 Nagelschachteln. Ist das so, dass du, immer wenn du dir eine Zigarette anzündest, hast du da einen so ein bisschen üblen Beigeschmack nach dem Motto, ich schreibe... Nein. Nein. Also, Domian, glaub mir, mittlerweile, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Das heißt, für dich ist es egal? Das hört sich mal krass an. Ja, ja, ich habe mich damit eigentlich schon abgefunden. Das heißt, diese kleine Freude gönnst du dir noch und alles andere ist dir dann jetzt auch egal. Ja, weil ich weiß ja sowieso, dass ich da wahrscheinlich nie drauf kommen werde. Mhm. Und ich habe auch zu dem Arzt gesagt, ich sage, wissen Sie was, ich sage, dann mache ich weiter wie bis jetzt. Ich sage, und wenn ich dann im Krankenhaus komme, ich sage, und es gar nicht mehr geht, ich sage, dann müssen Sie mir helfen, ob Sie wollen oder nicht. Mhm. Kann man denn außer Transplantieren noch etwas anderes bei dir machen? Ja, momentan nicht. Momentan nicht. Mhm. Also es gibt nichts, was Sie jetzt machen können. Mhm. Mein vordere Herzmuskelwand ist kaputt. Mhm. Also die linke Seite funktioniert überhaupt nicht mehr. Mhm. Und jetzt haben sie mir ein ECD eingebaut. Was ist das? Das ist ein Herzschrittmacher mit Defibrillator. Mhm. Ich dachte, das ist ein geiles Gefühl, wenn das Ding anspringt. Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, daraus schloss ich natürlich, dass du alleine lebst. Du hast von deiner Wohnung, deiner Wohnung gesprochen. Hast du Kinder? Ich habe 2 Kinder, ja. Wie ist das Verhältnis zu den Kindern? Eigentlich ganz gut. Nur sie leben ihr eigenes Leben. Aber die wohnen in deiner Gegend? Nein, die wohnen, ich wohne in Bochum, die anderen in Witten und die anderen in Herten. Also es ist ziemlich weit weg. Mhm. Was sagen die denn zu dir? Was raten die dir? Ja, Mama, hör auf zu rauchen. Gut. Aber weiter geht's dann auch nicht? Nee. Aber die Mama kann definitiv nicht aufhören zu rauchen, obwohl sie fast schon gestorben wäre vor 2 Jahren. Ja. So kann man sagen. Genau. Es geht einfach nicht. Ich kriege es nicht hin. Du hast dein ganzes Leben geraucht. Dein ganzes Leben lang. Ich habe mein ganzes Leben lang geraucht. Mhm. Ich habe mit 12 Jahren angefangen zu rauchen und habe nie aufgehört. Mhm. Wie geht es jetzt weiter? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich werde wohl sterben. In den nächsten 2 Jahren, so wie mir gesagt wurde. Hast du dich damit fast schon arrangiert? Du hast vorhin so eine Andeutung gemacht. Ich habe mich damit eigentlich schon abgefunden. Keine Traurigkeit? Ja gut, so wie doch Traurigkeit schon. Aber was will man machen? Außer eben. Was soll ich machen? Dann sagt man sich, okay, das einzige Schlimme ist, ich habe Tiere. Ich glaube, wenn ich die nicht hätte, meine Tiere, wäre ich schon nicht mehr da. Du hast jetzt gemerkt, dass ich jetzt auch nicht versucht habe, so richtig massiv auf dich einzureden, mit dem Rauchen aufzuhören, weil ich glaube, das haben schon so viele Leute gemacht und das weißt du selbst. Und das muss ich jetzt nicht auch noch machen, weil vernunftsmäßig sind wir uns ja einig, dass es nicht geht, aber du hast ja für dich jetzt eine Entscheidung getroffen und die muss man dann irgendwann auch akzeptieren, finde ich. Das ist halt so. Aber zu dieser Entscheidung gehört eben auch die Konsequenz, dass du wahrscheinlich dadurch weniger Lebenszeit haben wirst. Das weißt du ja selbst auch, so hast du es ja gerade auch gesagt. Ja, aber Domian, es ist doch so, wenn ich jetzt nach dem Kardiologen gehen würde und würde sagen, ich rauche nicht mehr, was will er denn dann sagen? Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, er kann es doch nicht nachweisen, ob ich rauche oder nicht. Ja. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob man da dann mit Unehrlichkeit überlegst du das, den zu belügen? Ich habe mir das schon überlegt, nur um die Reaktion rauszukriegen, was er dann sagt. Mensch, Anne, du merkst es immer mehr, dass die Kraft nachlässt. Der Alltag wird immer beschwerlicher, sagst du. Ich sag, ich habe einen kleinen Hund, ich sag, mit dem gehe ich spazieren. Und ich merke es, vorher konnte ich eine längere Strecke laufen. Ich merke es halt, die Strecken werden immer kürzer. Ja, und viele sagen auch, weil ich sehe ja nicht krank aus. Also ich bin wohl genährt durch die Tabletten. Ist denn damals eigentlich dieser schwere Herzinfarkt vor 2 Jahren, war das ganz, ja, das war natürlich plötzlich, ein Herzinfarkt ist immer plötzlich, aber warst du vorher auch schon herzerkrankt? Nein. Nein. Also es hat dich wie aus heiterem Himmel dann getroffen damals? Ja, ich habe den ganzen Tag im Garten gearbeitet, bin dann abends rein, weil ich auf Nachtschicht muss, ich habe Dauernachtschicht gehabt, bin dann abends um 5:30 rein, hab ihr Badewasser eingelassen und ich denke auch, bis das Badewasser fertig ist, trinkst du dir noch einen Kaffee und guckst ein bisschen Fernsehen. Dann habe ich mich hingesetzt und das Schlimme ist, der Herzinfarkt kam um 6:30. Also kurz nach 6:30 so um den Dreh. Und ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich habe das so lange herausgezögert. Wie hast du das denn bemerkt? Wie bemerkt man? Was fühlt man dann, wenn ein Herzinfarkt da ist? Also bei mir fing es in der Hand an. In der linken Hand. Was fing da an? Die Hand tat weh. Man konnte die Hand kaum zumachen. Und dann war das in der Hand weg und dann fing das im Arm an. Und das ging dann im Arm, ging es weg und dann hat das die Brust. Und dann, man kriegt einfach dann keine Luft, als wenn einer irgendwas abschnürt. Und du hast nicht sofort den Arzt angerufen oder den Notarzt? Nein. Wie lange hast du das hinausgezögert? Eine halbe Stunde. Ach du je. Und konntest du dann noch anrufen? Nein. Wer hat dich denn dann gefunden? Ich bin dann rüber hangelnd an der Wand zu meiner Nachbarin. Und die wohnte also ein Haus weiter. Ach so, so weit noch. Bis dahin hast du dich noch geschleppt und die hat dann den Notarzt angerufen. Ja. Mensch, Anne, das ist alles schrecklich, was du uns erzählst. Das tut mir sehr leid, dass du so angeschlagen bist. Du hörst die Musik, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ja. Mir bleibt wirklich nur zu wünschen, dass du trotz Rauchen und trotz allem doch noch eine gute Lebensphase vor dir hast und es nicht allzu schlimm wird. Wir rufen dich auch nochmal an, schlage ich vor. Ja? Dann legst du bitte auf und wir melden uns nochmal. Bis gleich. Okay, tschüss. Alles klar. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Benjamin Vlies. Morgen heißt unser Thema unglaubliche Erlebnisse. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.